Sterne für alles in dieser Welt. Deine Augen, tausend Sterne gegen alles in dieser Welt. Du verzauberst mir die Wirklichkeit, du verzauberst mir die ganze Welt, du verzauberst mir die Wirklichkeit, du verzauberst mir die ganze Welt. Deine Augen, tausend Sterne für alles in dieser Welt. Deine Augen, tausend Sterne gegen alles in dieser Welt. Gegen alles.